1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir bitten die kleine Verspätung zu entschuldigen, aber da sind wir nun. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt: Mein Leben ist in Gefahr. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zurzeit von jemandem ernsthaft bedroht werden. Oder mit Leuten, die in einer sehr schwierigen und gewalttätigen Beziehung zum Beispiel leben. Oder mit Leuten, die sehr schwer krank sind, sodass sie auch sagen, mein Leben ist in Gefahr. Wer von euch sagt das, mein Leben ist in Gefahr? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht ist Matthias und Matthias ist 60 Jahre alt. Hallo Matthias. Hallo Domian, das ist richtig schön, dass ich dich heute sprechen kann, weil es wird, auch heute ist es gerade alles passiert. Was ist passiert? Was ich berichten muss, ist, also frischer geht's nicht. Ich fange mal vorne an, 60 Jahre alt, weiß seit 25 Jahren von einer HIV-Infektion, die in Hamburg diagnostiziert wurde, habe ich damals gelebt. Ich lebe jetzt im Wuppertal. Ich habe die HIV-Infektion zwar mit einigen Einbrüchen, also ich bin schon nicht mehr nur HIV-infiziert, sondern auch im Vollbild C3, wie man das so schön sagt. Was heißt das? Es gibt so eine Klassifizierung. Irgendwann sind die mal angefangen, haben gesagt, wir müssen das so ein bisschen aufdröseln. Der eine ist nur infiziert und der nächste hat schon opportunistische Infektionen gehabt, die auf AIDS hindeuten. Ja. Und wenn du davon, es gibt sogenannte AIDS-definierende Erkrankungen, wo die Ärzte dann sagen, so nun hat er aber auch AIDS. Und wenn man davon mehrere gehabt hat, dann hat man eben halt auch einen gewissen Stadius erreicht, wo man dann von Vollbild spricht. Ich verstehe, nach 25 Jahren bist du ja mit die, nicht die ganz erste Generation, aber fast die erste Generation, die sich damals infiziert hat. Was ist denn am 25. September letzten Jahres nicht nur mein 60. Geburtstag, sondern auch 25-jähriges HIV-Jubiläum. Ja. Ob man das als solches ansehen kann oder nicht. Ich denke schon, denn Was ist denn jetzt gerade heute so Dramatisches passiert? Ja, es ist was ganz anderes passiert. Es wird plötzlich in Anführungsstrichen gesundheitlich aus einer ganz anderen Richtung auf mich geschossen. Die HIV-Werte sind relativ gut. Dank der neuen Therapie bin ich da ganz gut therapiert. Wobei mein Körper aufgrund der langen Krankheitszeit schon ganz arg gebeutelt ist. Das glaube ich. Herz ist heftig angeschlagen, Lunge ist kräftig angeschlagen. Ich hänge seit 6 Jahren dauerhaft am Sauerstoff, bin sauerstoffpflichtig. Ja. Und es ist jetzt ist noch eine neue Sache hinzugekommen. Ja, und zwar die bedrohlichste überhaupt, die ich hier hatte. Nämlich? Es ist bei ein Zufallsbefund bei einer Kiefernoperation ein Plattenepithelkarzinom gefunden worden. Das heißt auf Deutsch? Das ist eigentlich ein Hautkrebs. Bei einer Kieferoperation? Ja. Das heißt, im Mund ist dieser Hautkrebs? Nein, der ist, als ich diese Irrsinns-Zahnschmerzen hatte und dann in einer Kiefernchirurgie war, habe ich dem Arzt gezeigt, ich habe übrigens hier an der Schläfe so einen Knubbel, das ist alles so linksseitig, bei mir die Schmerzen, kann das in Verbindung stehen. Ach, sagt er, wissen Sie, das glaube ich nicht, aber ich nehme das Ding mit raus, dann ist es weg. Also an der Stirn war das? Das war an der Stirn, am linken Schläfenlappen, wie die Ärzte so sagen. Und dabei kam heraus, dass es untersucht worden dann, dass es ein Hauttumor ist. Ein Hauttumor ist. Nun ist es so, dass wenn man den komplett erwischt, der Tumor zu denjenigen gehört, die man dann unter Umständen auch wirklich weg hat, wenn man sie ganz rausgeschnitten hat. Leider hat sich das als Metastase rausgestellt, sodass klar ist, da ist noch mehr. Weiß man schon, wo das noch ist? Ja. leider. Also da ist inzwischen ist ein Staging gemacht worden, wie man zu Neudeutsch sagt. Die haben also gesucht, innen und außen, und sind innen fündig geworden. Sie haben in der Lunge selbst 5 Tumore festgestellt. Sie haben weitere 2 große Tumore zwischen Lunge und Zwerchfell festgestellt. Und sie haben noch zusätzlich einen weiteren auf der Haut festgestellt. Das hast du heute alles erfahren? Und das habe ich heute alles erfahren. Das Allerschlimmste daran ist, es sind alles Metastasen. Man hat den Haupttumor noch nicht entdeckt. Noch nicht entdeckt. Man vermutet ihn mit großer Sicherheit in der Lunge. Das heißt, du, der du schon 25 Jahre mit schwerer Krankheit konfrontiert bist, für dich ist das trotzdem ein absolutes Schock. Schockdiagnose, die du heute gehört hast. Ist unerträglich, um ehrlich zu sein. Das glaube ich. Es ist vollkommen unerträglich. Dass ich hier jetzt so ruhig mit dir spreche, verdanke ich der Chemie, sage ich ganz ehrlich. Also du hast Beruhigungsmittel genommen. Ich musste vorhin eine Beruhigungstablette, ich konnte kaum. Das verstehe ich. Ich konnte einfach nicht mehr. Das heißt, jetzt geht die ganze Maschinerie los, es muss noch weiter untersucht werden. Also die Untersuchungen selbst sind weitestgehend abgeschlossen. Die Ärzte, die Tumorfachleute, Onkologen und die sonstigen Ärzte, die zusammensitzen und beraten haben, haben gesagt, wir wissen jetzt so viel. Wir haben auch histologisches Material sichern können. Was will man denn jetzt machen? Es kommt nur aufgrund der breiten Streuung eine Chemotherapie. Kannst du denn als HIV-Patient, der schon sehr angeschlagen ist, wie du es gerade ja gesagt hast, oder die Kräfte sind schon sehr ausgenagelt, schafft man dann so eine Chemotherapie? Das ist die Frage und das sieht sehr böse aus. Es gibt nur 2 Therapieformen, die man mir anbieten kann. Das eine nennt sich Cisplatin, ist wohl relativ bekannt, gilt aber auch als hochaggressiv und die Kardiologen und auch übrigen Ärzte in dieser sogenannten Tumorkonferenz, wo Fachleute sitzen und solche Fälle durchsprechen, haben von dieser harten Variante Cisplatin abgeraten, haben gesagt, damit therapieren wir ihn zu Tode. Und was gäbe es als Alternative? Es gibt eine Alternative, die nennt sich Carbonplatin, die wohl etwas sanfter ist, wenn auch gleich immer noch sehr, sehr heftig. Und also man kann auch nicht versprechen kann, dass sie für mich sehr viel günstiger verläuft. In welcher körperlichen Konstitution bist du denn? Wie wiegst du? Wie viel wiegst du zum Beispiel? Ich habe zurzeit 49 Kilo. 49 Kilo? Ja. Bei einer Größe von? 1,70. 49, das heißt, du bist nur noch Haut und Knochen. Kann man so sagen, ja. Also ich habe auch Schwierigkeiten, auf etwas härteren Bänken zu sitzen. Das glaube ich. Das ist schon ziemlich heftig. Stehst du jetzt vor der großen Entscheidung, Matthias, ob du überhaupt diese Chemotherapie machen lassen genau sollst? Genau davor stehe ich. Ich habe heute Nachmittag ein sehr angenehmes, langes Gespräch mit dem Chef der HIV-Ambulanz, in der ich seit vielen Jahren in Essen in Behandlung bin, gehabt mit einer guten Freundin, die auch ein bisschen was davon versteht, weil man versteht ja als medizinischer Laie ganz wenig und die mir auch geholfen hat, die richtigen Fragen zu stellen. Wäre denn, entschuldige, wenn ich dich gleich jetzt mal frage, wenn du diese etwas harmlosere Chemotherapie, die immer noch sehr schwer genug ist, wenn du die machen würdest, bestünde eine Heilungschance? Nein. Es geht also ausschließlich um Lebensverlängerung? Es geht um Lebensverlängerung und es geht darum, Verlangsamung des Tumorwachstums, im guten Fall Stillstand. Natürlich schließen die nie eine Heilung aus, aber an die denkt zurzeit überhaupt keiner. Hast du das jetzt so empfunden, als hättest du heute dein Todesurteil gesagt bekommen? Ja. Im Gegensatz damals vor 25 Jahren, als die HIV-Diagnose kam, war das heute die Todesdiagnose. Die Frage ist nur, will ich den Tod mit Chemo oder will ich den Tod nehmen mit Chemo? Das heißt, die Frage, die sich mir stellt, ich habe gestern noch so zu Freunden gesagt, auf niedrigem Niveau geht es mir im Moment ganz gut. Ich habe mich wirklich der schönen Wetters erfreut, grüne Blätter an den Bäumen, endlich nach diesem langen Winter, der ja hart war, den Frühling zu haben. Und ich habe das auch mit Hilfe von Freunden, die mich mit rausgenommen haben, wirklich genossen. Das ist wirklich die ganz, ganz große Frage. Wenn man dann so eine Therapie anfängt, kann es ja vielleicht sein, dass man etwas länger lebt, aber man lebt schlechter lang. Aber das ist eine sehr schwierige Frage, die natürlich jeder für sich und im Einzelfall muss das genau überlegt werden. Und ich habe Freunde gesprochen, die, wie gesagt, auch medizinisch gut vorgebildet sind, die gesagt haben, wenn du morgen mit der Chemo beginnst, dann geht es dir auch ab morgen schlecht. Das ist ein gravierender Satz. Wenn du heute sagst, es geht mir eigentlich ganz gut, ich habe heute durchaus noch Lebensqualität, die nicht vergleichbar ist vielleicht mit vielen anderen, aber du freust dich. Die Frage ist ja, wie lange, wenn du die Chemotherapie nicht beginnst, wie lange es dir dann noch so gut geht, so relativ gut geht wie heute? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und das weiß man auch nicht. Nein, man weiß das nicht. Man weiß auch nicht, wie lange geht es mir mit Chemotherapie gut. Die Chemotherapie kann mich auch in kürzester Zeit umbringen. Was ich an der ganzen Sache ist, es hat sich ja nun rausgestellt, wenn die recht haben, und das will ich mal, habe keinen Zweifel daran, dass sie es nicht haben, dass es von der Lunge ausgeht und dass da der Haupttumor zu suchen ist. Was ich mich frage, ist, warum werden beispielsweise, wir haben in Essen eine hervorragende Lungenfachklinik in Heidhausen, warum werden diese Spezialisten nicht auch mal gefragt, ob sie nicht noch was in der Schublade haben, sag ich jetzt mal so ein bisschen. Also du hast es heute, genau, du hast es heute erst erfahren. Richtig. Das heißt, du musst es ja nicht morgen schon entscheiden. Nein, du hast jetzt noch Zeit, das zu bedenken, und du wirst ja noch immer mehr Meinungen einholen, was zu tun ist. Genau. Du wirst verstehen, dass ich natürlich außerstande bin, dir jetzt auf der Grundlage dessen, was du mir gesagt hast, kann ich dir keine Meinung sagen. Nee, das erwarte ich auch gar nicht. Das kann ich wirklich nicht, das wäre unredlich. Die Frage, die ich hätte, ob im Hintergrund deine lieben Heinzelmännchen, sage ich mal, mir vielleicht einen Tipp geben können, wo sie mir sagen können, ruf doch da mal an und lass mich beraten. Das machen wir gerne, Matthias. Denn sowas könnte ich mir vorstellen, absolut, dass das eine Hilfe wäre. Biete ich gerne an, und meine Mitarbeiter haben mir schon zugehört, die wissen, kennen jetzt den Fall schon. Dann bitte ich dich aufzulegen, und du wirst gleich zurückrufen von Henning, das ist mein Mitarbeiter, der Psychologe heute Nacht, und alles Weitere klärt er dann. Und ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn wir dir nur ein bisschen Hilfestellung geben könnten. Also erstmal ist eine große Hilfestellung, dass ich jetzt, das finde ich toll, dass die Fügung da ist, über dieses Thema mit dir sprechen kann. Ich habe es im Internet gesehen, worüber spricht er heute. Ich gucke oft deine Sendung und finde sie toll. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt genau, das sollte so sein. Das sollte so sein. Und ich habe das dann auch genutzt. Matthias, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, wenn auch nur übers Telefon. Und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, so wie alle Zuschauer und Zuhörer jetzt auch. Danke euch. Und hoffe sehr, sehr, sehr, dass es doch einigermaßen gut geht, sagen wir es mal so. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, tschüss, Matthias. Tschüss, Nomian. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute. Mein Leben ist in Gefahr. Wer von euch sagt das? Mein Leben ist in Gefahr. Vielleicht aufgrund, so wie wir es gerade von Matthias gehört haben, einer schweren Erkrankung. Vielleicht aber auch aufgrund einer Bedrohung. Bedroht euch jemand? Oder lebt ihr in einer gewalttätigen Beziehung, in der ihr auch Angst habt? Richtige Angst, so dass ihr sagt, ich habe manchmal Angst um Leib und Leben. Also, wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Begrüßen jetzt sehr herzlich die Shayata, stimmt das? Ja, ich bin immer noch in der Leitung. Ja, Shayata. Spreche ich den Namen denn richtig aus? Erstmal die wichtigste Frage. Shayata. im Grunde genommen habe ich das gleiche Problem wie der junge Mann, der eben angerufen hat, bloß dass ich nicht HIV-positiv bin. Ne? Ich bitte, eine Bitte. Stell bitte den Ton von dem Radio oder vom Fernseher ganz ab. Dann können wir besser sprechen miteinander. Gut, habe ich gemacht. Du sagst also auch, mein Leben ist in Gefahr. Ja, sicher, weil ich die Chemos nicht mehr vertrage. Erzähl mal ein bisschen von deiner Erkrankung. Ich habe Knochenmetastasen und jetzt hat er wieder festgestellt, dass ich einen neuen Tumor unter den Rippen habe. Mhm. Und wie gesagt, meine Onkologen sind irgendwo knallhart. Ich habe also bis jetzt noch keinen kennengelernt, der ein bisschen darauf eingeht, was man auch psychisch empfindet und wie man wirklich einen helfen kann. Die sind wirklich nur darauf aus, die Tumormarker runterzukriegen und wie man leidet und was man empfindet, das ist denen im Grunde genommen scheißegal. Wie lange bist du denn schon erkrankt? 10 Jahre. 10 Jahre schon? Und 6 Jahre mache ich Chemos. Gab es vorher auch Operationen? Ja, ich habe den Knoten aus der Brust raus operiert gekriegt. Mhm. Und danach eine ganz harte Chemo und 31 Bestrahlungen. Mhm. Hatte dann 3 Jahre Ruhe. Mhm. Und dann ist das wieder ausgebrochen. Und so viele Chemotherapien hast du jetzt schon gemacht? Ja, und ich kann nicht mehr. Ich schaffe das körperlich nicht mehr. Wann ist die letzte gewesen? Vor 4 Wochen. Und da habe ich selber gesagt, ich mache erstmal gar nichts. Wie lange hat die gedauert? Die habe ich 14 Tage gemacht und da habe ich gedacht, ich sterbe, ich überlebe die gar nicht. Beschreib mal, wie es dir da gegangen ist in dieser Zeit. Ich konnte nicht laufen. Ich hatte Schmerzen, dass ich hier die Wände hätte zusammenschreien können. Mhm. Und es ist einem kotzübel und man hat überhaupt keine Lebensqualität mehr. Mhm. Warst du während dieser Chemotherapie, ist die ambulant verabreicht worden? Oder? Ambulant, ja. Ich war hier in Düsseldorf im Marienhospital und da hat sich durch die Verwaltung einiges geändert. Da sind die guten Ärzte alle abgehauen und ich bin mit meinem Onkologen quasi jetzt in Oberhausen in Behandlung. Mhm. Ich komme jetzt gar nicht dahin im Moment. Ich schaffe es nicht. Ja. Du hast das Gefühl, dass du mürbe geworden bist allmählich? Bitte? Du hast das Gefühl, dass du mürbe bist mittlerweile? Ja, ich bin mürbe. Mhm. Und dann hat er versucht jetzt mit Antihormonen. Das nützt überhaupt nichts. Das wusste ich aber schon, weil ich das auch schon hinter mir habe. So, und davon habe ich so dermaßen Depressionen gekriegt, dass ich hier am besten von der 4. Etage gesprungen wäre. Mhm. Ich war wirklich kurz davor. Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Bist du eine einsame Frau? Nee, eigentlich nicht. Ich habe Bekannte, ich habe auch noch Kontakt mit meinem Ex-Mann, der sich wirklich sehr liebevoll um mich kümmert, kann ich nicht anders sagen. Hast du auch Kinder? Aber ich will nicht mehr. Ja. Nee, ich habe keine Kinder. Ich will nicht mehr, sagst du. Nee, ich bin das satt. Aber auf der anderen Seite will ich aber auch nicht sterben. Das ist so eine Zwickmühle. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die nächste... Haben die denn gesagt, du müsstest jetzt eine weitere Chemotherapie machen? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Ne, die wäre schon längst fällig gewesen. Aber ich konnte nicht mehr. Ich habe gedacht, noch eine Chemo und du überlebst die nicht mehr. Mhm. Wenn du jetzt noch eine machen würdest, welchen Erfolg... Das würden, können die nicht sagen. Würden die sich denn erwünschen zumindest? Ja, dass die Tumormarker wieder runtergehen. Tumormarker runter heißt und aber... Und dass dieser Tumor, den ich habe, dass der wieder schrumpft. Mhm. Weil ich habe auch Wasser in der Lunge. Mhm. So, und das ist meine Zwickmühle. Das ist die Zwickmühle. Und ich habe wirklich, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr. Aber da mein lieber, herzlicher Onkologe mir auch gesagt hat, dass ich einen schweren Tod habe, habe ich natürlich auch Schiss. Der hat zu dir gesagt, sie werden einen schweren Tod haben. Ja, weil ich Wasser in der Lunge habe und, ne? Hat er das gesagt, wenn sie jetzt keine weitere Chemotherapie machen, dann werden sie einen schweren Tod haben? Ja. So hat er es formuliert? Ja, der hat gesagt, leider Gottes ist das bei Ihnen nicht so, dass Sie einschlafen und gut ist. Mhm. Ne? Bei Ihnen wird das eine schwierige Sache werden. Das finde ich menschlich sehr, sehr schlimm, wenn man das so sagt, finde ich. Ja, und vor allen Dingen hier in Düsseldorf, es gibt keine gescheiten Onkologen hier. Ob sie es mir glauben oder nicht. Ja, kann man vielleicht nicht so verallgemeinern. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Ich würde mal glauben, dass es auch gute in Düsseldorf gibt. Aber müssen wir gar nicht allgemein diskutieren. Es geht ja um dich. Hm. Es geht um dich. Wie ist denn jetzt so wohin geht denn die Tendenz bei dir zu sagen, ich ich mach's nicht mehr, ich gehe es volles Risiko. Ja. Ja. Mit der Gefahr, dass du nicht mehr lange leben wirst. Ich habe mich auch schon mit der Palliativmedizin in Verbindung gesetzt. Aber weil ich mir gedacht habe, die machen ja auch Hausbesuche, mit der habe ich also auch schon gesprochen, weil so, das ist absolut keine Lebensqualität mehr. Mhm. Du hast aber gerade so einen Satz gesagt, ich will aber auch noch leben. Ja, sicher, wer will das denn nicht? Naja, es gibt ja Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung wirklich so ermattet sind, dass sie auch sagen, jetzt möchte ich nicht mehr, ich habe keinen Lebensmut mehr. Das ist so ein Hin und Her bei mir. Mhm. Ne, mal möchte ich nicht. Es gibt ja auch Tage, da geht's mir ein bisschen besser, da denke ich, nee, du kämpfst weiter. Aber dann, wenn ich dann wieder an die nächste Chemo denke und welche Höllen ich dadurch gehen muss. Verstehe. Dann, und in Anbetracht dessen, wie lange deine Erkrankung schon anhält. Ja. Ne, das muss man ja auch alles berücksichtigen. Das hat ja all die Jahre ganz viel Kraft dir gekostet. Ja, Kraft habe ich überhaupt keine mehr. Mhm. Ich schaffe weder irgendwie meine Wohnung ordentlich zu machen, ich schaffe noch nicht mal einkaufen zu gehen, ich habe Gummibeine. Hast du denn jetzt jemanden, der vielleicht medizinisch auch ganz gut informiert ist, in dem du sehr vertraust, mit dem du das beraten kannst, wie du dich weiter verhalten sollst? Tja, also mein Hausarzt, der hat quasi jetzt schon gesagt, der hat damals meiner Schwester mal gesagt, ja, ihre Schwester hat höchstens noch ein halbes Jahr. Ne? Und meine Schwester, die hat voriges Jahr die Selbstmord begangen, die ist hier von der A3 von der Brücke gesprungen. Mhm. Ne? Also, weil das auch nur in all dem ganzen Schlimmen auch noch ein schwerer Schicksalsschlag für dich. Richtig. Ja. Also, das heißt, da ist keiner, mit dem du richtig reden kannst darüber. Nee. Das heißt, du musst das für und dich... Und mein Ex-Mann will natürlich, komm, versuch es nochmal und noch eine Chemo und noch eine Chemo und ich bin es satt. Klar, also als Freund oder als Angehöriger ist man natürlich auch geneigt, das zu sagen. Komm, versuch's doch nochmal und nochmal. Ja, noch der noch muss mal. Das ja auch nicht durchleben. So, ganz genau. Man muss aber auch dann versuchen, sich in den Kranken hineinzuversetzen und irgendwann vielleicht auch mal akzeptieren, wenn der Kranke sagt, jetzt reicht's mir. Ja. Das finde ich auch. Ich meine, mein Onkologe ist ein netter Kerl, aber der hat so ein bisschen Galgenhumor. Mhm. Nimmt das irgendwie alles auf die leichte Schulter und... Ja, ich meine, ein bisschen Galgenhumor in dem Job müssen die Ärzte ja auch haben, sonst würden die ja wahrscheinlich daran zugrunde gehen. Vielleicht nimmt das gar nicht auf die leichte Schulter, sondern vermittelt das nicht richtig. Der ist noch sehr jung. Mhm. Ne? Sehr sympathisch, kann ich nicht anders sagen. Ja. Aber wie gesagt, der ist so knallhart dann. Du hast der sagte mir bei einer Chemo zum Beispiel, ja, da fallen dir die Fingernägel ab und die Fußnägel, das sieht ein bisschen doof aus. Ja, und dann habe ich zu dem gesagt, Herr Doktor, ich sage, das wird wahrscheinlich scheiße wehtun. Ne, also wir reden so in der Form miteinander. Aber so richtig vertrauensvoll überhaupt nicht. Also ich kann dir nur so aus meiner Erfahrung, auch im Rahmen der Sendung, dich darin unterstützen, in dem, was du vorhin gesagt hast. Nämlich, dass du schon mal Kontakt mit der Palliativmedizin aufgenommen hast. Ja. Denn da bist du in guten Händen. Und ja, bloß da ist wieder der Haken. Die machen das nur 3 Monate. Mhm. Das finde ich auch makaber. Na, du kannst ja auch mal... Ich weiß doch gar nicht, wie lange ich lebe. Mhm. Naja, aber du könntest schon mal in Kontakt mit einer Palliativstation kommen. Du kannst dort auch ein paar Wochen liegen. Dann gibt es ambulante Behandlungen. Und soweit ich das beurteilen kann, lassen die dich nicht alleine. Da gibt es schon immer wieder Mittel, dass du weiter in Behandlung sein kannst bei denen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, mache ich jetzt im Moment ja quasi Chemopause, da geht es mir besser. Ne, ich habe zwar Opiumpflaster, die mir gegen die Schmerzen helfen und so kann ich eigentlich ganz gut leben. Was ja eine Qualität hat. Was eine Qualität hat. Und lass mich noch einen Satz sagen zu dem, was der Arzt dir da so gruselig erzählt hat, von wegen, sie werden einen schweren Tod haben. Da bist du natürlich auf einer Palliativstation auch sehr gut aufgehoben, weil man dort alles Menschenmögliche unternehmen wird, dass du keinen schweren Tod haben wirst, wenn es denn mal so weit ist. Mhm. Also das könnte ich dir wirklich von meiner Seite aus dringend empfehlen, diesen Kontakt zu suchen zu einer Palliativstation. Ja, ich habe hier mit jemandem, habe ich ja schon Kontakt aufgenommen. Auch die werden dir vielleicht auch nochmal aufgrund ihrer Erfahrungen auch nochmal sagen können, also wie Sie es einschätzen mit der Chemotherapie, ob man es sein lassen soll oder nicht. Mhm. Ich glaube, dass du da in besten Händen bist, denn auch ich kann das dir natürlich wieder nicht Nein, sagen. Nein, das weiß ich. Das weißt du. Aber ich wollte mal mit jemandem reden, und der ein bisschen Verständnis dafür hat. Mhm. Weißt du, ich erahne das so sehr, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat. Nee, man hat auch keinen Bock mehr. Mhm. Mhm. Das ist wirklich nur noch Quälerei irgendwie. Ja, ja, ja. Und wenn du so sagst, im Moment geht es dir so relativ ganz gut, ja, dann ist das ja schon mal schön. Dann muss man jeden Tag einfach genießen, den man hat. Ja. Ja. Ne, so muss man es sehen. Shayata, ich möchte, dass wir dich jetzt auch nochmal anrufen. Okay. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit im Hintergrund für dich. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, von ganzem Herzen. Danke, dir ja, auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, wir machen weiter mit Sebastian. Sebastian ist 29. Guten Morgen, Sebastian. Ja, hallo, Domian. Du sagst auch, dein Leben ist in Gefahr? Ja, nicht direkt mein Leben, sondern ich habe heute das Leben einer Person in Gefahr gebracht. Und zwar habe ich einen Autounfall gehabt. Ja. Und ich habe einen Radfahrer angefahren, überfahren. Wie kam es zu dem Unfall? Ich war auf dem Weg nach Hause. Ja, und dann... Ja, ein dummer Zufall. Er wollte auf die Straße, ich wollte ausweichen und dann sind wir beide in die gleiche Richtung. Du bist im Auto gewesen? Ich war im Auto, mhm, genau, ich bin gefahren. Ja, und dann wollte ich nach rechts ausweichen und ja, er hat das dann gesehen, hat den gleichen Weg eingeschlagen und dann ließ sich das nicht mehr vermeiden. Ne? Kann man sagen, wer schuld war? Ja... Also er ist auf die Straße, ich bin gefahren, vielleicht hätte ich nicht ausweichen sollen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen und ich glaube, da sollte ich vielleicht auch noch nicht so wirklich was zu sagen. Mhm. Also, wie schwer verletzt ist der Mensch? Also ich war im Krankenhaus vorhin, aber die dürfen einem ja natürlich nicht sagen. Von den Verwandten war auch wohl keiner mehr da. Die Dame hatte mir gesagt, ich sollte vielleicht morgen oder übermorgen mittags nochmal wiederkommen. Ja. Ich habe aber auch noch auf dem Unfallbericht ist die Telefonnummer von, ich denke mal, es ist die Ehefrau oder sowas und ich würde da auf jeden Fall dann nochmal anrufen. Wie zeigte sich denn, was für ein Bild gab es denn direkt nach dem Unfall? Ja, also ich bin direkt ausgestiegen, habe geschrien, Krankenwagen, Arzt, er lag auf dem Boden, also halb auf der Straße, zusammengekauert und nun... Bewusstlos? Nee, also die Augen waren auf, er hat aber nichts gesagt. Mhm. Hat nur zusammengekauert, so eine, konntest so Schmerz, dann zieht man sich zusammen. Ne, so. Ja, konntest du Verletzungen sehen? Waren sichtbare Verletzungen da? Ja, also ich habe ihm einfach nur in die Augen geguckt. Ich habe eigentlich so wirklich gar nichts anderes wahrgenommen. Mhm. Er hatte so leicht ein bisschen Blut am Auge. Ich weiß nicht, ob es nur ein Kratzer war oder. Und mehr weißt du nicht? Also ich bin dann hin und wollte helfen, aber dann kam direkt von nebenan einer, da standen ja auch Leute und haben dann gesagt, nicht, und Krankenwagen ist unterwegs, und also das ging dann auch relativ schnell. Mhm. Ich glaube, keine 4-5 Minuten, da war Krankenwagen schon da. Ne? Heißt das, das kann, wir wollen es hoffen, eine leichte Verletzung sein, das kann aber auch eine ganz, ganz schwere Verletzung sein? Also ich bete dafür. Also beides ist möglich? Als der Krankenwagen da war, haben sie ihn ja so stabilisiert, haben ihn dann auf die Trage da gelegt und in den Krankenwagen reingetan, der Notarzt kam dann auch. Mhm. Und dann habe ich natürlich gefragt, den Sanitäter, wie das aussieht und wie es ihm gehen würde. Dann sagt er, ja, also zurzeit ist es stabil und sie würden ihn dann erstmal ins Krankenhaus bringen. Mhm. Gut. Also er war dann auch wieder ansprechbar. Er hat dann gejammert und, also falsch ausgedrückt. Ja, ich verstehe schon. Ist in Ordnung. Ja. Bist kam dann auch noch ein Arzt, der ist dann vorbeigefahren, hat dann angehalten und hat dann bei ihm gestanden und hat sich dann um ihn gekümmert und er hat dann auch gesagt, ihm täte die Schulter weh und. Du bist aber mit dem Auto, aber nicht über ihn gefahren. Das ging so schnell. Also ich hab ihn vorne links, wo der Scheinwerfer ist, auf der Fahrerseite. Ob ich ihn jetzt überfahren habe oder ob es das Fahrrad war oder das habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe nur noch versucht auszuweichen und dann war es auch schon. Dann stand ich schon draußen und habe dann schon gerufen. Also es ging verstehe, so schnell. Verstehe. Das nur halt immer wieder, wie es passiert ist, wie ich gebremst habe, also das lässt einen irgendwie nicht los. Ne? Also ich habe die ganze Zeit schon so ein Kloß im Hals, weiß nicht, ob ich brechen muss oder. Wie ist denn das eigentlich? Ich weiß gar nicht, bei solchen Unfällen bekommt man dann als Mitverantwortlicher oder wie man das nennen mag, automatisch Bescheid von der Polizei, wie es dem Verletzten geht, oder muss man sich dann darum kümmern? Ich weiß es nicht. Nee, also die hatten mir gesagt, dürfen keine Auskunft erteilen. Also ich habe den Sanitäter gefragt, welches Krankenhaus er kommt, und dann sagt er, ja, das dürft er mir nicht sagen. Mhm. Aber ich habe das dann nebenbei so gehört, wie die dann gesprochen haben. Also, und dann bin ich dann auch in dieses Krankenhaus dann gefahren. Mhm. Also das heißt, meine Freundin ist gefahren. Ich habe sie dann angerufen, die kam dann ganz schnell, weil ich hatte so, also habe ich noch nie sowas gehabt, dass ich so Pudding in den Beinen hatte, weiß ich nicht. Also ja, das wünsche ich keinem. Also vor allem der Moment, wo man aussteigt und der liegt da und bewegt sich nicht. Also grauenhaft, grauenhaft. Ich hab schon gedacht, also ja. Nee, also das wünsche ich keinem. Was, tut mir so leid, und ich werde alles tun. Und was wirst du die nächsten Tage machen? Ja, ich versuche da morgen nochmal hinzufahren und vielleicht anzurufen, vielleicht treffe ich einen, und ich weiß ja selber nicht, wie ich das handhaben soll. Ne? Andererseits, die einen sagen, ja, nicht zu schnell, nicht zu viel, und wer weiß, was da noch, da hängt ja auch ziemlich viel dran und so. Ne? Also man weiß wirklich nicht, was er machen soll. Ich will einfach nur, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und dass es ihm gut geht. Ne? Ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat er Kinder oder so, ich weiß es nicht. Also ja. Das tut mir alles so leid. Ne? Also auch ein Schocktag heute für dich, und hoffen wir, dass dieser Mann nur leicht verletzt ist und dass alles gut über die Bühne geht. Ich hoffe das. Hoffen wir das gemeinsam. Ich wünsche ihm alles Gute, also wirklich. Also wenn ich mit ihm tauschen könnte, ich würde es sofort machen. Ja, also, ja. Ist mir egal. Sebastian, in diesem Sinne, alles Gute wünsche ich dir und natürlich dem verletzten Mann. Ja, danke doch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao. Und wir machen weiter mit unserem Thema Mein Leben ist in Gefahr mit der Cornelia. Cornelia ist 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Cornelia, schön, dass du da bist. Warum, ja, schön, dass ich durchkomme. Ja, warum hast du dich zu unserem Thema heute gemeldet? Ja, mein Thema ist Angst um mein Leben, Angst um das Leben meines Sohnes, Angst um Leben anderer, bedingt durch meinen schwerst depressiven Mann, von dem ich mich letztes Jahr im August getrennt habe, auf meinem Eigenschutz. Moment, du hast Angst um dein Leben, um das Leben deines Sohnes? Da mein Mann Sportschütze ist und ich durch Zufall erfahren habe, dass er mehrere Waffen, mehrere Pistolen besitzt. Unter anderem, was jeder darf. Ich bitte mal, wir können dich ganz schlecht verstehen. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein, ich spreche normal im Handy. Geh mal vielleicht irgendwie ein bisschen ans Fenster. Das ist sehr, sehr verwackelt, klingt das. Deswegen frage ich jetzt nochmal, du hast Angst um dein Leben, um das Leben deines Sohnes, ja, weil dein Mann schwerst, yes, depressiv ist? Und unter Vorbehalt eine Persönlichkeitsstörung hat. Das heißt, er nimmt auch starke Antidepressiva in im letzten Jahr mit immer steigender Dosis. Mhm. Unter anderem zwischendurch Schlafmittel, Schmerzmittel, Alkohol recht wenig, aber er nimmt die Realität nicht mehr so wahr, wie sie ist. Er ist sehr theatralisch, dramatisch, ja, lügt ohne Ende. Man kann ihn auf die Lüge direkt hinweisen, die nachweisen, er lügt trotzdem weiter. Er geht mit der Waffe in der Wohnung spazieren, er macht Schießübungen in der Wohnung. Also Moment, das ist genau das, was ich gerade nicht richtig ganz verstanden hatte. Er ist im Schützenverein oder... Er ist im Schützenverein, ja. Er ist Sportschütze. Er ist Sportschütze. Und geht mit der Waffe durch die Wohnung? Ja, er nimmt auch die Waffe oft mit, zwar in einem kleinen Waffenkoffer, im Kofferraum mit zur Arbeit, weil er dann von der Arbeit aus direkt dann zum Schießverein fährt. Das ist ja grauenhaft. Das ist wirklich grauenhaft. Ich habe auch schon versucht, mit seiner Therapeutin darüber zu reden. Die hat das gar nicht für voll genommen. Die hat das nicht für voll genommen? Nein, ich vermute mal, ich hatte das letztes Jahr einmal die Möglichkeit, mit zu seiner Therapeutin zu gehen. Von dem, was ich dann erzählt habe, ist sie zum Teil aus allen Wolken gefallen. Ich vermute mal ganz stark, dass er auch ihr ja nicht die Wahrheit sagt. Alles, nicht die Wahrheit sagt und damit immer wieder beeilen durchkommt. Mhm. Er ist ein perfekter Schauspieler. Ich war aufgrund dessen freiwillig im Oktober für einen Monat auf der psychiatrischen Klinik, weil ich es einfach alleine nicht mehr schaffe. Mhm. Die Angst immer größer wurde. Na klar. Entschuldigung. Ja. Wie alt ist denn dein Sohn? Der ist 19. Ja. Der ist auch jetzt in therapeutischer Behandlung. Vor allen Dingen war wohnt, das so, dass mein... Ihr wohnt alle in dem Haus zusammen? Nicht mehr, nicht mehr. Ich, wie gesagt, ich bin letztes Jahr im Oktober, August ausgezogen. Hatte ich auch gar nicht richtig verstanden. Entschuldige durch die Störung. Ja, im August bin ich ausgezogen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil die Angst immer größer wurde. Ich hatte des Öfteren blaue Flecken. Ich habe Anfang des Jahres in der Klinik gelegen auf Verdacht auf Beckenbruch, weil mein Mann mich angegriffen hat. Gut, ich muss sagen, er hat mich zwar angegriffen. Das, was passiert ist, war jetzt ein unglücklicher Zufall, weil er über ein Kabel gestolpert ist. Mhm. Und aber trotz alledem, er hatte da nichts Besseres zu tun, wie mit seinen Billardkollegen zu telefonieren, um zu sagen, dass er wohl ein bisschen später kommt. Ja. Und es berührt ihn nicht mehr, er empfindet es nicht mehr. Wo ist denn der Sohn? Mein Sohn, wie gesagt, der macht Wohnhopping, der ist mal bei dem einen Freund, mal bei dem anderen Freund, dann bei dem Vater meiner Tochter ist er dann schon mal zeitweise, dann schon mal ab und zu bei mir. Ich habe, wie gesagt, also es gibt seit noch, einem es gibt Monat... Moment, ich muss mich fragen, du, der Vater beim Vater deiner Tochter, also es gibt auch noch eine Tochter. Ja. Das ist aber nicht die Tochter von diesem Mann auch. Nein, nein, wir haben nur den gemeinsamen Sohn. Ah ja, verstehe. Mhm. Wie oft hast du mit ihm zu tun zurzeit? Eigentlich relativ häufig, weil meine kranke Freundin direkt neben in dem gleichen Haus wohnt, also es ist eine Doppelhaushälfte, bedingt durch unseren Sohn auch noch häufiger. Ja, von daher, ich wohne in der Stadt, die relativ nahe noch unserem Wohnort ist. Und also du gehst öfters in das Haus von deinem Mann? Eigentlich mehr daneben. Ach so, direkt daneben. Das ist eine Doppelhaushälfte. Ja, okay. Meine Frage war ja, wie oft du ihm begegnest und wie oft hast du mit ihm zu tun? Also die letzte Zeit sogar relativ häufig bedingt durch unseren Sohn. Wieso durch den Sohn? Weil wir immer noch Sachen aus dem Haus rausholen, weil noch die ganzen Sachen von meinem Sohn drin sind, zum Teil auch noch meine Sachen. Ach so, und dann gehst du auch immer mit in das Haus rein? Ja, alleine traut sich bei uns keiner mehr da rein. Wir gehen nur noch mit mehreren rein. Ich sage dann auch immer meiner Freundin oder Bekannten Bescheid, wenn ich da bin, wenn ich da hinfahre, wenn ich in dem Haus bin. Ich sage, wenn ich mich in einer Stunde nicht gemeldet habe, ruft die Polizei an. Weil ich habe auch schon mit der Polizei gesprochen. Ich habe auch schon mit der Waffenbeauftragten in unserem Kreis gesprochen. Hm. Ich hatte auch schon mit einem Journalisten gesprochen. Aber da gibt es leider eine Gesetzeslücke. Wir haben keine Handhabe. Solange mein Mann nichts macht. Wir müssen erst wirklich warten, bis er wirklich die Pistole auf uns richtet und schießt. Also die Polizei ist darüber informiert, dass er mit seiner Pistole so umgeht, wie du es gerade... Ja. Und die Polizei kann nichts unternehmen? Nein, die haben zwar einen Kontrollbesuch gemacht, aufgrund dessen, dass mein Sohn und ich gesehen haben, dass der Waffenkoffer unverschlossen, also nicht im Safe, auf dem Schrank lag. Dass mich das wirklich jetzt empört? Muss es erst zu einem schlimmen Verbrechen wieder kommen, so wie wir es schon einige Mal erlebt haben, gerade genau mit Sportwaffen? Und hier ist eine Warnung da. Du sagst, du gehst zur Polizei und sagst, so und so ist die Lage, ich habe Angst, dass er irgendwas anstellt, und die können nichts unternehmen. Also wie gesagt, ich habe auch mit einem Journalisten gesprochen, das war vor ein paar Monaten das Thema hier im Kreis über Sportschützen, über verschlossene Waffen, die dann im Verein verschlossen werden. Mhm. Und da ist dann im ganzen Kreis ist ein Verein, ein einziger Verein, wo die Sportschützen ihre Waffen dort lassen und alle anderen nehmen die mit nach Hause. Ich habe nichts gegen Sportschützen, absolut nichts, aber ich muss dich noch mal unter fragen. Solchen Bedingungen, wenn der Mensch so neben sich steht und die Realität nicht mehr wahrnimmt, muss man gar nicht diskutieren. Warum darf dieser Mensch Waffen besitzen? Ja, warum? Das frage ich mich auch. Kann man denn diese Therapeutin nicht mit einschalten oder kann man keinen Kontakt zwischen Therapeutin und Polizei herstellen, damit die Nein, die lehnt das rigoros ab. Die lehnt das rigoros ab? Na super, na super. Ja, sie glaubt es nicht, sie glaubt es nicht. Und mein Mann ist natürlich tierisch empört, wie ich ihm sowas unterstellen könnte, weil ich da auch ganz offen das Thema angesprochen habe. Mhm. Vor allen Dingen, weil unser Sohn vor 2 Jahren von Jugendlichen verprügelt wurde und nach Hause kam, total fertig war, weil es ist auch ein sehr in sich gekehrter Mensch, genau wie mein Mann, der über Gefühle nicht redet, zum Schrank ging, was ich nicht wusste, dass im Schrank ein Luftgewehr stand. Mhm. Und der sich das Luftgewehr schnappte und ich war froh, dass ich zu Hause war. weil ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. Aber das ist doch der beste Beweis, wie schnell sowas geht. Und kein Mensch und ich besonders nicht hätte meinem Sohn so etwas zugetraut. Ich habe also sofort Polizei angerufen, habe auch Anzeige gegen Jugendlichen erstattet und sofort in Therapie mit meinem Sohn. So, jetzt ist nicht nur die Angst, dass mein Mann die Waffe auf uns richtet, sondern dass mein Sohn auch Zugriff zu diesen Waffen hat und vielleicht das Gleiche nochmal wiederholt, weil er nämlich schon sich selbst umbringen wollte, das angekündigt hat und es auch keiner für voll genommen hat. Und mein Sohn sagt, am besten ist, wir erschießen den. Und das macht mir Angst. Und also, keiner ist da, der das ernst und auch, keiner auch, kann helfen. Moment, auch dieses, so wie du es mir gerade erzählt hast, hast du schon der Polizei gesagt? Ja, genau. Genau so. Und die sagen, wir können nichts unternehmen? Nein, die können nichts unternehmen. Solange nichts passiert ist, haben die keine Handhabe. Das ist das, die können nur stichpunktartige Kontrollen machen, ob er die Waffen ordnungsgemäß verschlossen hat. Das sonst nichts. Ja, und vor allen Dingen, weil er schon so viele Jahre bei den Sportschützen ist und eben so gut schauspielern kann, das ist das Schlimme ja, er kriegt alle wieder auf seine Seite. Er ist ein sehr charismatischer, hilfsbereiter, liebevoller Mensch. Wie lange warst du eigentlich mit diesem Mann zusammen? Wir kennen uns jetzt 25 Jahre und verheiratet sind wir jetzt im Mai seit 7 Jahren. Und der Sohn ist 19. Und wie viele Jahre war es für dich schwierig, beziehungsweise sogar schlimm? Also die letzten 2 Jahre waren schon heftig mit den Depressionen. Und aber okay, das ist ein Thema, aber ich würde ihm nach wie vor liebend gerne zur Seite stehen und ihm helfen und unterstützen, aber er sieht es nicht mehr und ich weiß nicht, wo ich da... Ich will ihm helfen, ich will uns helfen, ich sitze da so total in einer Zwickmühle. Offensichtlich, glaube ich, kannst du ihm gar nicht mehr helfen. Du bist ausgezogen. Ja. Was wichtig für dich ist, dass du dich jetzt auch letztendlich ihm nicht mehr näherst, wenn du deinen Kram da rausgeholt hast aus dem Haus. Sorgen macht mir die Geschichte mit dem Sohn. Mein Sohn kann dann noch weniger loslassen als ich, weil er ist immer häufiger da. Dann übernachtet er wieder da und er tut zwar immer dann oft so obercool, von wegen, ist mir alles scheißegal, Hauptsache er lässt mich in Ruhe, der hat sich sowieso noch nie für mich interessiert. Aber das ist manchmal wirklich so ein falsches Wort und er explodiert. Cornelia, Folgendes. Wir haben sehr fachkundige Zuschauer und Zuhörer hier in dieser Sendung. Ich weiß, dass uns Juristen zuhören, ich weiß, dass uns die Polizei auch immer zuhört oder ganz viele Kollegen, die Nachtschicht haben. Ich hoffe mal, dass jetzt eine Rückmeldung kommt per Mail, domian@wdr.de oder per Telefon. Ob das wirklich so ist, wie man dir das da gesagt hat, ob man da wirklich nicht doch irgendetwas unternehmen könnte. Ich habe auch schon mit einer Rechtsanwältin gesprochen. Die haben definitiv keine Handhabe, okay, solange nichts passiert. Wir warten jetzt mal ab. Wir warten mal ab, was an Rückmeldung jetzt nach diesem Gespräch hier auf dem Sender bei uns reinkommt. Und wir werden uns dann wieder mit dir in Verbindung setzen, weil ich kann das eigentlich nicht glauben. Da ist da lauert Gefahr oder ist es vielleicht große Gefahr im Verzug sogar und man kann nichts unternehmen. Das ist doch unmöglich. Ja. So unmöglich. Ja, dem Menschen muss einfach geholfen werden. Er ist einfach krank. Er ist krank und er sieht es nicht. Und sein Umfeld, ich meine, bei der Arbeit bröckelt es langsam. Er kriegt Abmahnungen ohne Ende. Was arbeitet er? Schwierigkeit. Er ist im Moment als Fahrer in der Landesklinik und er war vorher im Handwerk. Das Handwerk sollte abgebaut werden. Das heißt, er wurde von heute auf morgen degradiert und versetzt. Okay, müssen wir gar nicht weiter jetzt erörtern. Ja. Und wie gesagt, er darf keine Personen mehr transportieren. Also so, Cornelia, ich habe gerade gesagt, du hast es gehört, ich hoffe, dass wir Rückmeldungen bekommen von fachkundigen Leuten. Ich bitte euch sehr, die ihr Bescheid wisst, sich mit uns in Verbindung zu setzen und vielleicht dann doch etwas Hilfreiches zu dem Fall beitragen zu können. Du legst bitte auf, also wenn wir heute in der Nacht noch was Interessantes erfahren, rufen wir dich an, ansonsten dann am nächsten Tag. Ja? Alles Gute, Cornelia, und wir melden uns auf jeden Fall bei dir. Danke. Auf Wiederhören, tschüss. Ja, tschüss. Ich möchte euch an dieser Stelle noch mal was sagen, was ich ja schon sehr oft gesagt habe. Jeder, der hier anruft, genießt natürlich Vertrauen. Und wir gehen mit jedem, der hier anruft, so um, wie sich das auch für eine solche Sendung gehört. Natürlich gibt es Ausnahmefälle. Wenn akute Gefahr in Verzug ist, dann setzen wir uns natürlich mit der Polizei in Verbindung. Das ist ja, das ist rechtlich nötig und ich finde, das ist auch moralisch gegeben, dass wir dann agieren. In diesem Fall wird sich das jetzt alleine ergeben, weil die Polizei ja schon informiert ist. Aber es gibt ja manchmal Fälle, wo man nicht so genau weiß und das ist dann unsere Pflicht und wie gesagt unsere rechtliche und auch unsere moralische Pflicht. So, wir machen weiter mit Jochen. Jochen ist 56 Jahre alt. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Herr Domian. Guten Morgen, Herr Jochen. Ja, ich habe jetzt eure Sendung gehört die Nacht schon mal, weil ich dann nicht schlafen kann und ja. Ich habe schwere COPD. Und jetzt gerade wurde es noch interessanter für mich wegen den Waffen, die ihr da habt. Ja. Ich bin nämlich Jäger. Du bist Jäger. Jawohl. Und ich habe vor, obwohl ich am schweren Sauerstoffgerät denke, ich habe das zum Beispiel auf 6 Liter pro Minute stehen. Das habe ich nicht verstanden. Was? Ich habe mein Sauerstoffgerät. Ich hab immer diese Schläuche in der Nase. Achso, du hast OP. COPD. COPD, genau. Aber sind sie chronisch obstruktive Bronchitis. Genau, und du hast ein Sauerstoffgerät neben. Bitte? Du hast einen Sauerstoff neben dir stehen? Nee, den habe ich im Nebenzimmer stehen, weil der Apparat, der brummt und. Achso. Ich habe nur die Schläuche hier bei mir im Schlafzimmer. Was war jetzt der Grund deines Anrufes? Ich wollte einfach sagen, wenn man so eine Krankheit hat. Mhm. Man darf einfach nicht aufgeben. Man muss immer denken, morgen wird's wieder besser. Achso, mit den Sportschützen, das war jetzt du wolltest nur Bezug nehmen auf das vorhergehende Gespräch. Ja, also mit den Waffen, ich meine, wenn da einer, so der Mensch mit den als Sportschütze, ich finde Sportschützen, die Waffen zu Hause haben, das ist ein absoluter Blödsinn. Mhm. Ich habe auch Waffen zu Hause. Aber die sind in einem Staatsresort eingeschlossen, das ist von der Polizei kontrolliert worden und sowas. Ja. Und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, aufgrund meiner Krankheit da irgendwie was waffentechnisch einzusetzen oder sowas. So, jetzt kommen wir auf die auf deine schwere Krankheit zu sprechen, Joch. Wie lange hast du diese Krankheit schon? Diese Krankheit habe ich jetzt also festgestellt, weil mein Arzt die seit 6 Jahren jetzt. Seit 6 Jahren, das ist, müssen wir nochmal erklären, eine ganz schwere Lungenerkrankung. Ja, die Lunge löst sich auf. Die Lunge löst sich auf. Ja, das heißt, diese Erkrankung führt definitiv zum Tod. Die führt definitiv zum Tod. Also da gibt es, ich kenne ganz viele Leute, die das haben und sie sterben um mich rum, weg wie nichts. Gerade jetzt bei so einem Wetter wie im Moment. Ja. Und soweit, immer sehr witterungsabhängig. Ja, und soweit ich informiert bin, kann man therapeutisch nichts gegen diese Erkrankung tun. Stimmt das? Man kann therapeutisch, da kann man nichts gegen machen, nein. Mhm. Also man muss Medizin nehmen und sowas. Mein Vater ist vor 2 Jahren dran gestorben. Der ist allerdings 83 geworden. Oder? Ja. Bei dem war es auch altersbedingt, dass er gestorben ist. Aber er hatte auch diese Krankheit und ein Onkel von mir, der ist mit 52 dran gestorben. Ja. Was wäre die Rettung? Eine neue Lunge. Eine neue Lunge? Ja, wenn eine Lungentransplantation. Stehst du auf dieser... Nein, ich stehe da noch nicht drauf. Aber ich bin in Kloster Garschaft. Das ist so eine Lungenklinik hier im Sauerland. Mhm. Ich komme aus dem Sauerland. Ja. Und da bin ich ständig mit in Verbindung mit denen da oben. Mhm. Und ich muss alle halbe Jahr oder so darauf zum Lunge absaugen, dass die wieder richtig sauber gemacht wird. Hm. Wie stelle ich mir dein Alltagsleben vor? Kannst du noch ganz normal rausgehen und dich bewegen? Ja, ich kann mich so 30 Meter um ein Sauerstoffgerät rum, kann ich mich bewegen. 30 Meter um das Sauerstoffgerät, mehr nicht? Ja, auch nicht immer. Manchmal bin ich auch so schlapp oder so, wenn ich keinen Sauerstoff in mir drin habe, kann ich mich nicht richtig bewegen. Du kannst keinen Spaziergang machen, nicht einkaufen, gar nichts? Ich habe meinen großen Hund hier. Ich war früher beim Familienbildungswerk Westfalen e.V. Mhm. Und dann haben wir zugemacht. Das nannte sich Familienbildungswerk Blessenhol. Werden viele Leute kennen, die haben bei uns Ferien gemacht. Da war ich Betriebsleiter da unten. Mhm. Aber wenn du einen Hund hast, der muss da mal raus. Ja, ich wohne mitten im Wald hier oben. Ich habe vor einigen, wo mein Vater gestorben ist, habe ich hier unten unsere Fischteiganlage geerbt und sowas. Die habe ich hier unter dem Haus, die habe ich aber verpachtet im Moment. Das heißt, du machst die Tür auf und der Hund läuft raus? Ich mache die Tür auf. Und der Hund läuft raus und der ist gut ausgebildet. Das ist ein ausgebildeter deutscher Jagdhund. Mhm. Wenn ich den nicht hätte, wäre für mich das Leben total langweilig. Du lebst mit dem Hund dort alleine im Wald? Jawohl. Ja, und so. Nebenan, also über mir wohnt noch ein Doktor der Philosophie. Mhm. Das ist der Mann meiner Cousine. Mhm. Die wohnen über mir und nebenan wohnt noch eine 82-jährige Tante. Mhm. Die ist die Frau von dem, der mit 52 gestorben ist. Verstehe. Aber ich wohne in einer einzigen Wohnung für mich alleine. Ja. Aber die können sich alle nicht um mich kümmern. Und es kümmert sich um mich meine ehemalige Arbeitskollegin. Die kommt einmal am Tag nach mir, die kauft für mich ein und so. Ach, diese Frau ist so quasi deine Verbindung zur Außenwelt. Ja, die kommt abends so um 5 Uhr oder schon einmal in der Woche kommt sie zum Generalputzen. Dann macht sie mir die ganze Wohnung sauber. Verträgt sie ganz super mit meinem Hund. Und mein Arzt, der sagt immer, ich soll für meinen Hund weiterleben. Ich gebe einfach nicht auf, Jochen, sagt er. So wie du das machst, so ist das genau richtig. Also der Hund ist ganz wichtig, das höre ich schon. Der Hund ist für mich ganz wichtig. Ich weiß ja, dass man diese sehr schwere Erkrankung oft bekommt, wenn man Raucher war. Warst du Raucher? Ich war starker Raucher, ja. Oh. Und ich gebe es auch zu, dass ich hin und wieder schon mal noch rauche. Jetzt immer noch? Ja, nicht viel, aber so ganz hin und wieder. Zum Beispiel habe ich jetzt mit meinem Arzt, wo ich letztes Mal in Gerstadt war, mit meinem Arzt drüber gesprochen, dass wenn ich absolut überhaupt keine Luft mehr kriege und mir dann eine rauche, kriege ich Luft. Da hat der Arzt gesagt, das könnte möglich sein, aber er würde mir trotzdem keine Zigarette geben. Das glaube ich. Wie viel hast du vorher geraucht, früher? Oh, 40. 40 pro Tag? Ja, ich war ja auch schwerer Alkoholiker. Das auch noch? Ja, sicher. Ich bin seit 14 Jahren trocken. Wenn du das heute alles so bedenkst, ärgerst du dich dann und sagst, Mann, hätte ich mal nicht so Raubbau mit meinem Körper betrieben? Ich hätte wenn ich zum Beispiel mit dem Alkohol, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich ganz, ganz viele Sachen nicht erlebt. Ach so, das heißt, du bist da gar nicht so traurig drüber, dass du Alkoholiker warst. Doch, aber ich meine, ich hab wahrscheinlich unheimlich viel von meinem Leben versäumt bei der Sauferei, bei dem Trinken. Aber ich hätte ganz viel nicht erlebt. So. Was danach kam. Ich bin gelernter Tischler eigentlich. Ja. Dann wäre ich immer noch an der Hobelbank und hätte so ein Leben wie jeder andere hier im Dorf auch. Ich wäre zum Beispiel niemals zum Familienbildungswerk gekommen oder so. Ja, die sind auf mich aufmerksam geworden. Ich verstehe. Aber das Rauchen, darüber wirst du dich doch hoffentlich ärgern, dass du das gemacht hast. Ja, auch nicht so. Das weiß ich auch noch nicht. War nicht so ganz klar. Wie ist das denn? Du bist ja erst 56 Jahre alt. Ja. Das ist eine, wie wir gerade schon besprochen haben, eine sehr schwere Erkrankung. Die da sterben viele Jüngere dran. Sterben viele sehr jung dran. Hast du Angst vorm Tod? Vorm Tod eigentlich nicht, aber nur davor, wie man stirbt, weil ich schon beinahe fast erstickt bin. Ich war schon so weit, dass ich wirklich nicht mehr wusste, wie... was da auf einmal noch los war. Also bei dieser Erkrankung erstickt man, wenn man stirbt. Dann erstickt man. Da hilft auch kein Sauerstoffgerät dann mehr. Da hilft kein Sauerstoff mehr und nichts mehr. Hast du nicht manchmal Angst und Panik, wenn du da allein im Wald sitzt und plötzlich könnte es dann in der Nacht passieren? Das passiert meistens ist nachts. Ich werde manchmal so nachts, ich habe immer so bestimmte Uhrzeiten, 2:30 oder so, dann werde ich wach und dann ist auf einmal die Luft vorbei, dann ist die Lunge so zu. Mit Schleim und sowas. Hat man bei dieser Erkrankung eigentlich auch Schmerzen in der Lunge? Manchmal, so wie jetzt bei diesem Wetter, wenn das so trocken ist. Wir haben hier ganz, ganz trockene Luft, da ist keine Luftfeuchtigkeit drin und nichts. Genau, ganz genau. Und dann ist der Schleim auch so ganz zäh und so. Und den kann man dann nicht abhusten. Du wirkst, muss ich sagen, bei all der Dramatik deiner Erkrankung doch noch irgendwie lebensfroh. Täusche ich mich da? Nein, ich bin noch lebensfroh. Ja. Ich freue mich immer, wenn abends meine Arbeitskollegin kommt. Ja. Ihr Mann, der fährt die hier rauf und die ist dann so anderthalb Stunden mit mir und meinem Hund beschäftigt. Was machst du denn so den ganzen Tag dann, wenn du nicht rausgehen kannst? Gucken, Zeitung lesen, Hund ärgern. Gucken, was mein Freund hier unten macht an Fischteichen. Ja. Der kommt auch einmal an, sag ich, habe da lange einen gesucht. Ja. Der sich vernünftig um meine Fischteiche kümmert. Also, das ist wichtig, klar. Weil ich die von meinem Vater geerbt habe. Ja. Und das muss so weitergehen, wie der in dem seinem Sinne, dass er ist. Oder? Ich verstehe. Und der treue Freund ist natürlich der Hund. Mein treuester Freund ist mein Hund. Ja. Wie ist das, Jochen, jetzt mit der Lungentransplantation? Hast du eine Hoffnung und möchtest du das gerne irgendwann machen lassen? Da habe ich eine Hoffnung drauf. Irgendwie vielleicht. Also, ich habe da, wo ich letztes Mal in Gerstadt war, habe ich mit dem Chefarzt da oben gesprochen, wie die Chancen stehen. Da hat er gesagt, eigentlich ganz schlecht. Also die Chancen, eine Lunge zu bekommen, oder was? Ja, genau, so sieht das aus. Und aber man darf trotzdem nicht auf Rudi aufgeben. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie mit meinen Waffen oder so Quatsch zu machen. Das wäre ja ganz einfach, an meinen Staatsresort zu gehen und sich zu erschießen oder was weiß ich. Das wäre ja das Einfachste von allem. Aber das kann ich meiner Mutter nicht antun. Die lebt auch noch. Mhm. Die ist auch 79. Die hat einen Schlaganfall gehabt. Die kann auch nicht mehr so, wie sie will. Aber das könnte ich der nicht antun. Das kann ich meinem Hund nicht antun. Ja. Und mir auch nicht, oder? Ja, verstehe. Nicht dafür fühle ich mich noch einfach viel zu fit. Ganz, ganz klare... Und ich hoffe, dass ich hin und wieder mal irgendwann wieder so gut Luft kriegen könnte, dass ich auch mal wieder raus in die Natur kann. Das muss doch für dich wahrscheinlich, da du so naturverbunden auch bist, eine ganz große Sehnsucht sein, mal wieder in den Wald gehen zu können. Ich wohne ja mitten im Wald. Ja eben, aber mal rausgehen zu können. Das ist es ja auch. Ja, ja. Ja. Wenn meine Jagdfreunde vom Frühjahr, wenn die mich anrufen, dann wieder einen Bock geschossen oder so. Ja, ja. Das tut dann schon richtig weh und dann denkt man auch, okay, wenn man getaucht wird. Oder mal über so eine frische, schöne grüne Wiese zu gehen. Ich wohne mitten in der grünen Wiese. Naja, mal raus. Und wir rum sind Kirschbäume und so. Jochen, schön am Blühen. Meine Sendung ist gleich vorbei. Ja, das ist eine tolle Sendung. Ich drücke dir die Daumen und bleib so hoffnungsvoll und so optimistisch. Ja. Ich wünsche dir, dass es wieder bergauf geht. Das wünsche ich dir von Herzen. Also mach mal geht's bergauf und mach mal geht's bergab. Ja, von Herzen. Dann muss man einfach das Gehirn abschalten, wenn es bergab geht. Genau. Und seh doch ehrlich. Und dann Jochen, ich muss Schluss machen. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. In der Technik, Jonathan Hoffmann. Morgen sind wir wieder da. Freie Themen nach 1 Uhr. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen.